Hallo, hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Und wir machen weiter bei der Serie über Vergebung. Und ich habe euch beim letzten Mal versprochen, ich werde euch diese Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte. Und jetzt müsst ihr mir ein bisschen verzeihen, denn jetzt werde ich weniger in die Kamera schauen und werde ich mehr auf meinen iPad hier schauen, damit ich euch hier nichts Falsches erzähle, okay? Diese Geschichte, die handelt sich von einem Mann, sie nannten ihn Wild Bill. Diese Geschichte wurde geschrieben von einem Mann, der heißt George Ritchie. Okay? George Ritchie war ein amerikanischer Soldat, der Mai 1945 nach Deutschland kam. Er kam dort mit den amerikanischen Truppen nach Deutschland, die dann Teil davon waren, die die Leute befreit haben in diesem furchtbaren Krieg, dem Zweiten Weltkrieg. Und George Ritchie, der das geschrieben hat in seinem Buch, der George Ritchie erzählt, er kam in ein Konzentrationslager in der Nähe von Wuppertal. Und als er dort ankam in dem Konzentrationslager, da war es sein Job, dass er medizinische Hilfe und auch Nahrung an die Gefangenen im Konzentrationslager brachte. Das war seine Aufgabe. Und der George, der amerikanische Soldat, der heißt George, der hat geschrieben in seinem Buch, dass er immer wieder Tod und furchtbares Leiden gesehen hat. Er war ja amerikanischer Soldat. Und er hat das oft hat er gesehen, wie Soldaten verstorben sind und auch gelitten haben. Aber er sagt, was er hier gesehen hat, war schlimmer als irgendetwas, das er je gesehen hat. Er sagte, obwohl sie jeden Tag so schnell wie möglich Nahrungsmittel und auch medizinische Versorgung diese Gefangenen brachten, starben sie, und seine eigenen Worte sind, sie starben wie die Fliegen. Sie starben einfach nur so dahin. Und diese Leute, die Gefangenen hier, die waren seit Jahren lang, waren sie mit Folter, mit Hunger und mit Krankheit, von Folter, von Hunger und von Krankheit umgeben. Und da kam er auch dorthin, in dieses Konzentrationslager, in der Nähe von Wuppertal, und da war ein Mann, der nannten sie, die Amerikaner, nannten ihn Wild Bill Cody. Warum? Er war Pole, und er schreibt in einem Buch, der Mann hatte einen Namen, der für uns unaussprechbar war, für uns amerikanische Soldaten. Also nannten sie ihn einfach Wild Bill Cody. Dieser Mann war sprach fließend Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Polnisch. Und er wurde sofort auch der Übersetzer in diesem Konzentrationslager für die amerikanischen Soldaten, die dort hierhin stationiert wurden, um diesen Gefangenen dort zu helfen. Und sie dachten, also auch dieser George, der amerikanische Soldat, er dachte, dass Wild Bill Cody erst seit kurzer Zeit dort Gefangener war. Das dachten sie, denn er ging aufrecht, seine Augen strahlten, er war kerngesund. Er strahlte eine unwahrscheinliche Energie aus. Und sie sagten, dass er 15 bis 16 Stunden am Tag gearbeitet hat. Ihre Aufgabe war, den hungernden Insassen dieses Konzentrationslagers Nahrung zu geben. Und nicht nur Nahrung zu geben und medizinische Versorgung zu geben, sondern auch herauszufinden, wo ihre Angehörigen waren, damit sie diese Gefangenen jetzt zurückführen konnten zu ihren eigenen Angehörigen. Einige von euch, die das ansehen, vielleicht war der am Leben, Jahr 1945, da war ja nicht das Internet hier, wo man einfach rein googeln konnte, wo sind die Gefangenen. Das war eine ganz viel andere, mühevollere Aufgabe. Und dieser Bill, der hat ihnen ständig geholfen, den ganzen Tag lang als Übersetzer. Und dann sagten sie, dass auch wenn die amerikanischen Soldaten schon müde waren, die waren müde, weil sie den ganzen Tag hart gearbeitet haben. Wenn jemand noch da war, der Hilfe brauchte, dann sagte Bill immer, wir haben noch Kraft und Zeit für diesen hier. Der wartet schon sehr lange auf Hilfe. Und dann sagt dieser George, der sagt, eines Tages hat er herausgefunden, dass Bill bereits, hörte zu, dass Bill bereits seit 6 Jahren in diesem Konzentrationslager war, wo die Gefangenen nur so gestorben sind, weil sie von den Bakterien, von den Viren, von den Krankheiten, von den Keimen, von dem Mangel an Food, Mangel an Essen und auch von Folter so gezeichnet wurden. Er war gesund und ihm ging es gut. Und eines Tages saß dieser George mit Bill und sie tranken eine Tasse Tee und George sagte dann, wie manche Gefangene, wenn sie rauskamen dann, das war ja jetzt, die wurden befreit von den Nazis, manche Gefangenen, wenn sie rauskamen aus dem Konzentrationslager, wenn sie ausbrachen und irgendwo ein Gewehr schnappen konnten, die gingen hinein in das nächste deutsche Dorf und sie schossen einfach wild auf irgendwelche Deutsche, die sie sahen. Und auch eine Aufgabe der amerikanischen Soldaten war, so etwas zu verhindern. Und dann saß dieser George mit diesem Wild Bill und er sagte, es ist nicht leicht, wie diese Insassen dieses Konzentrationslagers den Deutschen zu vergeben. Und dann erzählte Bill seine eigene Geschichte. Und hier ist die Geschichte. Bill sagte, er lebte in der jüdischen Viertel von Warschau. Er, seine Frau, seine zwei Töchter und seine drei kleinen Söhne. Die Deutschen, die Nazis, die kamen dort hinein, in dieses jüdische Viertel von Warschau, und sie nahmen alle diese Leute, die Bevölkerung, die mussten sich alle an die Wand stellen und die wurden alle mit Maschinengewehre einfach niedergemäht und erschossen. Bill hat die Nazis, hat die Soldaten angefleht, dass sie doch auch ihn erschießen mögen, damit er zusammen mit seiner Frau und mit seinen fünf Kindern dort sterben kann. Aber diesen Wunsch haben sie ihm nicht genehmigt. Sie haben gesagt, nein, dich brauchen wir, weil du sprichst Deutsch und du kommst ins Arbeitslager und dort werden wir dich brauchen, weil du dann auch übersetzen kannst für uns. Und dann hat Bill Folgendes gesagt. In diesem Moment musste ich eine Entscheidung treffen. Werde ich vergeben oder werde ich nicht vergeben? Und Bill hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich war Rechtsanwalt. Und als Rechtsanwalt habe ich gesehen, wie Menschen sich selbst zerstört haben, weil sie andere nicht vergeben haben. Ich habe gesehen in Gerichtsverhandlungen, wie viel Hass, wie viel Zorn da war, was alles daherkam, dass einer dem anderen nicht vergeben hat. Und wie viele Menschenleben zerstört wurden durch Hass und durch Unvergebung. Und dann sagte Bill Folgendes, ich traf eine Entscheidung, dass ich jeden Menschen bis an den Rest meines Lebens lieben werde und vergeben werde, egal was er tat. Und dann macht er noch eine andere sehr interessante Aussage. Er sagte Folgendes. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, was Hass soeben angerichtet hat. Wenn ich nicht vergebe und mich auch der Unvergebung und dem Hass hingebe, dann bin ich genauso wie die anderen, die das Böse getan haben. Und wisst ihr, als ich diese Geschichte gelesen habe, ich habe nie herausgefunden, war dieser Wild Bill Cody Christ oder nicht. Keine Ahnung. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber eines geht aus dieser Geschichte klar heraus. Da war ein Mann, der Grauenhaftes miterlebt hat. Wahrscheinlich mehr als du und ich. Ganz bestimmt hat dieser Mann immer wieder die Bilder gesehen von seiner Frau, seinen fünf Kindern und den hasserfüllten Nazis. Ganz bestimmt hat dieser Mann immer wieder die Bilder gesehen, wo er selbst gefleht hat, bitte nehmt mir doch auch das Leben. Und sie gesagt haben, nein. Dieser Mann musste mit ansehen, wie seine ganze Familie ausgerottet wurde vor seinen Augen. Und dieser Mann konnte vergeben. Dieser Mann hat sich entschieden zu vergeben, hat sich entschieden zu lieben und 6 Jahre im Konzentrationslager ging es dem Mann gut. Und das beweist wieder einmal, weil es dir gut tut. Zeig mir eine Person, die nicht vergibt, die in Unvergebung wandelt, derer es wirklich gut tut. In meinem Buch über Vergebung habe ich folgenden Satz geschrieben. Jemand, der den anderen nicht vergibt, ist wie einer, der Gift trinkt und dann hofft, dass es den Feind, der ihm etwas angetan hat, oder der Person, die ihm etwas angetan hat, der hofft, dass es dieser Person dann schlecht geht oder dass es diese Person tötet. Mein lieber Freund, das Gift, das tut dir nicht gut. Das tut dem anderen oft gar nichts. Viele Menschen, die wissen ja gar nicht, dass wir ihnen nicht vergeben haben. Die sind ja gar nicht davon überhaupt beeinflusst, ob wir vergeben oder nicht. Aber wir selbst sind dadurch beeinflusst. Es tut uns einfach nicht gut. Wir sind in unserer DNA geschaffen, zu lieben und zu vergeben. Weil Gott, der Schöpfer, der dich und der mich geschaffen hat, Liebe ist. Und von dem her, in meinem Kurs über Liebe sage ich gern, wir leben in einem moralen Universum. Ein morales Universum, das drücke ich so aus. Derjenige, der das geschaffen hat, ist Liebe. Das ist sein Wesen, das ist seine Natur, das ist die Moral seines Seins. Und wenn Liebe ein Universum geschaffen hat, ist das ganze Universum ein Universum der Liebe. Und jeder, der nicht in Liebe lebt, der lebt gegen das Universum, wie es geschaffen wurde. Da kann es ja nicht rumgehen in meinem Leben. Darum, mein lieber Freund, tu dir was Gutes und vergib. Ja, Reinhard, ich habe eh so oft versucht zu vergeben. Das ist leicht für dich zu sagen. Wie denn? Bleib dran. Ich werde euch Schritte geben und zeigen, wie wir das tatsächlich machen. Aber du kannst vergeben, wie Wild Bill Cody. Tu dir was Gutes und vergib von ganzem Herzen. Dankeschön und wir machen gleich weiter. Dazu schreibe ich dir eine Bibelstelle auf. Eine Bibelstelle, die von vielen immer wieder aus dem Zusammenhang zitiert wird. Zumindest ein Teil dieser Bibelstelle wird rausgenommen, wird zitiert und dann wissen wir oft gar nicht, worum es geht. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 10. Hallo, hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen? Wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt. Wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brazilian Kids Care, ein wunderbarer Verein, den er uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderheime hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch. Ähnlich auch in Europa unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt, einfach diesen Link klicken und dort kommt ihr direkt hin zu der Seite, wo ihr einfach alle Informationen habt, was wir alles noch auf Deutsch zur Verfügung haben für euch. Ganz herzlichen Dank. Unser größtes Anliegen ist es, die Güte Gottes auf der ganzen Welt zu verbreiten und ein Segen zu sein für so viele Menschen. Herzlichen Dank.